betrachtet man das anglo-amerikanische Denken. Also das, was die Engländer und Amerikaner so von den Deutschen dachten, dann sieht man, dass bis weit ins 19. Jahrhundert hinein das meist Positives war. Das änderte sich urplötzlich. 1870 einen. Also schon 30 Jahre vor dem oft als gut genannten deutschen Flottenbau. Sachbehauptung, Fußnote, wo sich nachweisen lässt, wo das eben die Angloamerikaner schon 1871 damit anfingen. Sie, mit anderen Worten, das änderte sich urplötzlich 1871, als die Deutschen mit der Reichseinigung stark genug waren, eine eigene und ihren Interessen dienende Politik durchzuführen. Die Ablehnung alles Deutschen erreichte ihren ersten Höhepunkt oder Tiefpunkt schon im Ersten Weltkrieg. Das zeigen die Urteile derartig vieler hochrangiger Engländer, dass man diese Urteile nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Zur kulturellen Elite zählte Kipling, Rudyard Kipling. Er trug den Nobelpreis und begeisterte mit seinen Soldaten- und Tiergeschichten, Romanen und Märchen auch viele Menschen, die außerhalb des kulturellen Lebens standen. 1914 schrieb er: Heute gibt es nur noch eine Einteilung: Menschen und Deutsche. Die Deutschen haben den Deutschen seit langem satt. Ihn und alles, was er tut, denkt und glaubt. Von einem Ende der Erde zum anderen wünschen sie nichts sehnlicher, als dass diese ekelhafte Sache aus dem Gedächtnis der Völker rausgeworfen wird. Ist jetzt verständlich? Bon. Zur geistlich religiösen Elite zählte ein Herr Winnington Ingram. Als Lord Bischof von London war einer der höchsten Geistlichen der Church of England, der englischen Staatskirche, die zudem zahlreiche Bistümer im britischen Empire sowie in den USA damals hatte und heute noch hat. Er unterrichtete 1914 die Gläubigen, welches der größte Kampf sei, der jemals für das Christentum gekämpft worden sei. Für ihn war es nicht der jahrhundertelange Kampf auf dem Balkan gegen Moslems, die sogar zweimal Wien, die Residenz der deutschen Kaiser, belagert hatten. Für ihn war der größte Kampf, der jemals für das Christentum gekämpft worden ist, deshalb ein wahrlich Holy War, ein heiliger Krieg, der Krieg gegen das deutsche Kaiserreich. Zitat: Wir sind auf der Seite der Christenheit gegen den Antichrist. Wir haben nur noch zu wählen zwischen den nailed, durchnagelten Händen Christi und der nailed, gepanzerten Faust der Deutschen. Andere höchste geistliche äußerten sich ähnlich. Zur politischen Elite der USA gehörte sicherlich das House of Representatives, also das Parlament. Am 10. Januar 1918 beteten die Abgeordneten gemeinsam: Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du weißt, o Herr, dass wir in einem Kampf, wir die Amerikaner, auf Tod und Leben stehen gegen eines der schandbarsten, gemeinsten, gierigsten blutdurstigsten, geizigsten, sündigsten und sinnlichsten Völker, die jemals die Geschichtsbücher geschändet, disgraced haben. Du weißt, dass Deutschland aus den Augen so viele, der Menschen so viele Tränen gepresst hat, dass man damit ein neues Meer füllen könnte. Und dass es genug Blut vergossen hat, jede Woge auf diesem Meer zu röten. Wir bitten dich, o Herr, entblöße deinen mächtigen Arm und schlage das gewaltige Pack der hungrigen und wölfischen Hunden zurück, von deren Mäulern Blut und Schleim tropfen. Wir bitten dich, dass die Sterne auf ihren Bahnen sowie die Winde und Wogen gegen sie kämpfen. Der Bitte. Sogar die Sterne und die Naturgewalten gegen die Hunden zu mobilisieren, folgt das fromme Versprechen. Und wenn alles vorüber ist, werden wir unser Haupt entblößen und unser Antlitz zu dir, o Vater, erheben. Und Preis sei dir immer dar durch Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn. Amen. Diesen Äußerungen schon im Ersten Weltkrieg ist nur hinzuzusetzen, dass ein solcher Stil bei den deutschen Eliten jener Zeit völlig undenkbar war. Derartige Töne blieben den NS-Führern 33 bis 45 vorbehalten. Für das Kaiserreich ist die Anweisung des bayerischen, auch für die Zensur verantwortlichen Kriegsministers bezeichnet, Zitat, nicht um die Gegner zu schonen, deren journalistische Verkleinerungen Deutschlands wir verachten, sondern um unsere Kultur und uns selbst zu achten, ist es unsere Pflicht, alle deutschen und literarischen Erzeugnisse auf einer Stufe zu halten, die eines Volkes würdig sind. Das Sieger sein möchte. Daraus muss nicht geschlossen werden. Die angloamerikanischen Eliten jener Jahre wären schlechter als die Eliten anderer Völker gewesen und ähnelten den NS-Führern. Für eine Untersuchung, wie solche Demokratien denken und wie sie Kriege führen und auch führen werden, sind hier noch drei Fragen wichtig. Erstens, welche Folgen hatte dieses Denken? Zweitens, noch wichtiger, was waren seine Wurzeln? Und drittens, am wichtigsten, gibt es dieses Denken und damit seine Folgen noch heute? Zur ersten Frage. Der Frage nach den Folgen solchen Denkens. Sie werden unverfälscht denkbar, erkennbar, beim Kampf der angloamerikanischen Streitkräfte 1941 bis 1945 gegen Japan. Denn das Verhalten dort kann nicht durch Kenntnis der deutschen Verbrechen an den Juden beeinflusst worden sein. Typisch für die Folgen ist ein Foto. Es zeigt eine junge Frau beim Briefeschreiben. Sie bedankt sich für die Grüße ihres Freundes, der im Pazifik kämpft, und für sein Souvenir. Dies steht vorher auf dem Schreibtisch, der Schädel eines gefallenen Japaners. Oder auf die Schädeldecke geschrieben, die Grüße ihres Freundes, das ist ein guter Japser. Ein Toter, so wie die Unterschrift von 14 weiteren Offizieren. Die renommierteste der amerikanischen Illustrierten, die Life Magazine, veröffentlichte das Foto am 22. Mai 1944 ganzseitig und kommentarlos, wie das Zeugnis eines normalen Geschehens. Ich könnte jetzt einen halben Roman erzählen, wie ich ein bisschen was ich tun musste, um endlich die Abdruckgenehmigung und ein Klischee zu kriegen. Allerdings fragte eine amerikanische Zeitschrift, wie wurde der Schädel vom Körper getrennt? Von wem? Womit? Wer kochte die Haut vom Schädel? Wer schrubbte ihn mit Bürsten und Säuren, damit er versandt werden konnte? Doch diese Fragen wurden 2001, 47, ja 50 Jahre später gestellt. Solch Gebrauch von gefallener Japaner war keineswegs ungewöhnlich und wurde meist nicht als anstößig betrachtet. Gefechtsstände sowie Fahrzeuge wurden so geschmückt und Präsident Roosevelt erhielt ein Messerchen zum Brieföffnen geschenkt, das aus den Gebeinen eines der gefallenen Japaners geschnitzt worden war. Wieder eine Tatsachenbehauptung, Quelle es angegeben. Die Tagebücher des Ozeanfliegers Charles Lindbergh, Jagdflieger im Pazifik, sind voller, bei ihm, angewiderte Berichte über Mord von japanischen Kriegsgefangenen und Schiffbrüchigen. Nicht selten wurden gefallenen Ohren oder Hoden abgeschnitten, getrocknet und als Souvenir verwendet. Das geschah auch schwer verwundeten, also noch lebenden Japanern. Ein Bericht. Der Japaner war am Rücken verwundet und konnte seine Arme nicht mehr bewegen. In seinem Munde glänzten Zähne mit Goldkronen. Und der Soldat wollte sie haben. Er setzte sein Messer an eine Zahnwurzel und schlug mit der flachen Hand auf den Messergriff. Der Japaner strampelte mit den Beinen. Das Messer rutschte ab und rang tief in den geöffneten Mund. Der Marine Corps Soldat fluchte und schnitt mit einem Ruck die Wangen bis zu den Ohren auf. Dann setzte er einen Fuß auf die Kinnlade. Den Fortgang braucht und will man wohl auch nicht wissen. Derartiges wurde nicht befohlen, aber es wurde weithin geduldet, von Offizieren selbst getan und niemals bestraft. Feldmarschall Sir Bling, Oberbefehlshaber der australischen Truppen im Pazifik, belehrte seine Soldaten: Euer Feind ist eine seltsame Rasse. Eine Kreuzung zwischen Mensch und Affe. Ihr wisst, dass ihr dieses Ungeziefer auslöschen müsst. In einem Interview stellte er fest, der Japs ist ein kleiner Barbar. Wir haben es nicht mit Menschen zu tun, wie wir sie sonst kennen. Unsere Soldaten haben die richtige Einstellung. Sie betrachten sie als Ungeziefer. Admiral Halsey, Oberbefehlshaber der dritten Flotte. Der einzige gute Japse ist einer, der seit 6 Monaten tot ist. Seine Begründung? Die Japaner sind das Produkt des Geschlechtsverkehrs von japanischen Affenweibchen mit den schlimmsten von einem wohlwollenden Kaiser aus jener verbannten Verbrechen. Insgesamt belehrten demnach höchste Maßstäbe setzende Generale ihre Truppen, dass die Soldaten keine wahren Menschen seien. Das erlaubt einen Hinweis. Die deutschen Medien kritisieren stets, wenn hohe Japaner an Yasukuni-Schreien Tokio der japanischen Kriegstoten gedenken. Denn dort wird auch die Asche von 14 Kriegsverbrechern oder sogenannten Kriegsverbrechern bewahrt. Und stets fordern unsere Medien, dass die Japaner endlich ihre Vergangenheit aufarbeiten und sich zu ihren Kriegsverbrechen bekennen. Aber typisch, die deutschen Medien fordern nie die Briten, Australier und Amerikaner auf, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Hieran zeigt sich, wie gehorsam, man kann auch sagen, wie servil und sklavisch die deutschen Medien den Briten und Amerikanern folgen. Damit zur deutsch-zweiten Frage. Aus welchen geistigen Wurzeln stammt dieses amerikanische und britische Denken? Die Suche nach einer Antwort muss auch berücksichtigen, dass es deutsche, dass es auch deutsche, japanische und russische verbrecherische Behandlung von Zivilisten und Soldaten des Gegners gab. Fußnote. Aber bei denen, die der Truppe Maßstäbe setzten, gab es auch oft Ritterlichkeit. Das zeigt das Verhalten hoher Generale bei fast identischen Ereignissen. Als Stalingrad 1943 kapitulierte, empfingen russische Generale Feldmarschall Paulus. Und als am 8. Mai 1945 auch die deutschen Truppen in Kurland kapitulieren mussten, baten mehrfach russische Generale, Kommandeur und Stab der gegenüberliegenden deutschen Division zu einem Treffen. Den Gegensatz und seine Ursache zeigte General Eisenhower, der spätere Präsident. 1943 war er Oberbefehlshaber der alliierten Truppen in Nordafrika. Als dort die deutschen und italienischen Truppen kapitulieren, wegen Nachschubmangel kapitulieren mussten, lehnte er es ab. Generaloberst von Arnim und General Giovanni Messick zu empfangen. Sein Argument: Ich befinde mich auf einem Crusade, einem Kreuzzug. Und der Titel seiner Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg lautet Kreuzzug in Europa. Damit ist ein sehr wichtiges Wort gefallen. Die Folgen kreuzfahrerischen Denkens zeigt wiederum eine Kapitulation. 1942 hatten die britischen Truppen in Singapur kapituliert. Der japanische General Yamashita ließ einen hohen Schrein für die Asche der Japaner, der gefallenen Japaner, und daneben seinem Gefühl von Ritterlichkeit entsprechend ein riesiges Kreuz zu Ehren der gefallenen Briten errichten. Bei der feierlichen Einweihung beider Denkmäler in Gegenwart vieler und hoher britischer Kriegsgefangener, liegt ein japanischer General, ein Kranz, auch an dem Denkmal für die Briten nieder. Und die Last Post, dem Deutschen, ich hat einen Kameraden entsprechend, wurde gespielt. Der Gegensatz. Als die Briten als Folge der japanischen Kapitulation 1945 nach Singapur zurückkamen, haben sie ihrem Gefühl von Ritterlichkeit entsprechend beide Denkmäler gesprengt. Die Sprengung des Schreins für die Asche der gefallenen Japaner war Grabschändung. Doch das hat die Täter nicht gestört. Und die Täter waren sicherlich nicht irgendein Sergeant oder ein Gefreiter. Hingegen ist die Sprengung des Denkmals zu Ehren der britischen Gefallenen kinderleicht zu erklären. Zeugnisse anständigen Verhaltens des Gegners sind Kreuzfahrern unbequem, denn diese Tatsachen behindern die Diffamierung des Gegners. Im Übrigen ließ ein Gericht der Sieger nach einem der umstrittensten aller derartiger Prozesse General Yamashita am Henkerstreck sterben. Noch einmal, kein Volk ist aus den großen Kriegen mit sauberen Händen zurückgekehrt. Aber die Frage bleibt rechtlich, aus welcher Wurzel stammt das angloamerikanische Verständnis von Anstand und Menschlichkeit im Krieg? Denn nur so können wir deren Folgen vermeiden. Die Antwort ist schwierig, weil sich keine Antwort more geometrico, wie Spinoza sagen würde, also unwiderleglich beweisen lässt. Eine Antwort kommen wir mindestens näher, wenn wir beachten, dass die Engländer und die Amerikaner die am stärksten von der Church of England, also vom Puritanismus, von den Pilgervätern und damit von Calvin beeinflussten Völker sind. Die Glaubensgrundsätze der Church of England, dem Kern, der auch in den USA bis heute einflussreichen Anglican Communion, werden in 39 Artikeln fassbar, die 1571 aufgrund der Empfehlung von Oberhaus, Unterhaus und der kirchlichen Autoritäten von der Krone genehmigt wurden. Sie sind auch im Book of Prayers verzeichnet, das noch heute in den Kirchen oft so ausliegt, wie bei uns das Gesangbuch. Wichtig für das hier besprochene Thema ist der Artikel 17 über die Prädestination. Er folgt genau Calvins Lehre von der doppelten Prädestination. Ihr zufolge hat Gott schon bei ihrer Geburt die einen zur ewigen Seligkeit, die anderen zur ewigen Verdammnis bestimmt. Mit ihm zeigt bereits das irdische Leben jedes Menschen, ob er zu den Erwählten oder zu den Verdammten gehört. Damit droht Gefahr, wenn diese Lehre nicht nur auf den einzelnen Menschen, sondern auf ganze Völker angewendet wird. Denn dann wird die gesamte Menschheit in Erfolglose, also von Gott Verdammte, und Erfolgreiche, also von Gott Auserwählte Völker geteilt. Diese Teilung wurde in England und in seinen nordamerikanischen Kolonien sowie dann in den USA schon sehr früh vollzogen. Denn schon früh glaubten die Engländer und die Amerikaner, sie dürften sich als besonders erfolgreich betrachten. Mithin urteilte Edmund Burke, um 1800 wohl der einflussreichste englische Ideologe und Politiker, die Franzosen hätten bis zu ihrer Revolution 1789 in ihren überlieferten Institutionen und Stämmen eine Vielfalt gehabt, die aus dem Kampf der Gegensätze die Harmonie des Weltalls entstehen lässt. Wie Burke diejenigen beurteilte, die mit ihrer Revolution so gar die Harmonie des Weltalls störte, ist offensichtlich. John Adams erklärte 1765 die zu gründenden USA, seien sowohl ein großer Plan Gottes als auch ein großer menschlicher Plan, als auch ein Werk der göttlichen Vorsehung. Und Graf Tocqueville urteilte schon vor fast 200 Jahren, der Puritanismus sei eine politische Theorie und zugleich eine Religionslehre. In den USA prägte John Sullivan 1845 den heute wichtigen Ausdruck Manifest Destiny, der offensichtlichen Bestimmung der Amerikaner, ihre Kultur und ihre politischen Auffassungen im gesamten amerikanischen Kontinent, also auch in Südamerika bis runter nach Feuerland, durchzusetzen. Ein deutscher Politologe kommentiert in unseren Tagen: Am amerikanischen Wesen soll die Welt genesen, denn so will es Gott, der Herr. Und wer uns widerstrebt, widerstrebt Gottes Willen. Diese Denkweise haben auch viele Engländer beschrieben. Englische Historiker haben auch so geurteilt und haben bei ihrem Volk eine Frömmigkeit bemerkt, die sie zur Überzeugung führte, einem British Gentleman könne kein anderes Volk der Welt hervorbringen. Erik Fröglin, österreichischer jüdischer Hitler-Flüchtling, untersuchte die politischen Religionen und kam zu dem Schluss, englischem Denken zufolge bestehe die Menschheit aus den äußeren Kreisen der Verdammten und Barbaren, den inneren Kreisen der westlichen Kulturen, und im Zentrum lägen, wie man ahnt es schon, die angelsächsischen Demokratien. Diese Teilung der Menschheit in Gott nahe und Gott ferne folgebrachte auch manche Seltsamkeit. Hoppla, die Amerikaner haben 1945 ihre in Deutschland bestatteten Gefallenen in andere Staaten umgebettet. Vermutlich schien ihn auch die deutsche Erde beschmutzt. Wer will, kann freilich etwas boshaft lächeln, dafür sogar Gründe anführen. Als Churchill Sir Winston, Führer einer Nation, vor denen die Merkel fast auf den Knien liegt, als Churchill im März 1945 erstmals wieder deutschen Boden betrat, öffnete er angesichts seines sicherlich nicht gerade kleinen Gefolges und der ihn empfangenden hohen Offiziere seinen Hosenstall und entleerte sich. Ich habe das mal im Gespräch mit einem Bundestagsabgeordneten erwähnt, daraufhin fuhr er mich sofort an. Sein Flugzeug wird doch wohl wahrscheinlich keine Toilette gehabt haben. Aber es wird nicht berichtet, der Herr sei wenigstens hinter das Flugzeug oder einen Busch gegangen. Im Übrigen wird Gleiches von dem englischen Generalleutnant Browning berichtet, und der amerikanische General Patton hielt mitten auf der wichtigen und vielbefahrenen Kriegsbrücke über den Rhein an und urinierte in den Fluss. Das führt allmählich zu einer Antwort auf die Frage nach den Wurzeln, aus der heraus sogar solche Seltsamkeiten erwachsen. Viele Seltsamkeiten und sogar Verbrechen wurzeln in einer entfesselten Moral, die Verständliches und sogar Gutes ins Verbrecherische übertreibt. Frühe Beispiele lieferten die Kreuzzüge gegen Moslems und die Ketzerkreuzzüge, bei denen öfters mit seltsam gutem Gewissen sogar die kleinen Kinder derjenigen Erwachsenen getötet wurden, die den falschen Glauben hatten. Robespierre und seine Schergen wollten Liberté, Freiheit, Egalität, Gleichheit und Fraternität, Brüderlichkeit verwirklichen und meinten, die Guillotine sei ein dafür gut geeignetes Mittel. Was eine Moral zum Verbrecherischen hochtreibt, ist meist leicht erkennbar. Bei den Führern der Kreuzzüge war es eine fanatisierte Frömmigkeit. Bei Robespierre das fanatisierte Bestreben der angeblich oder tatsächlich unterdrückten Klasse und damit von der Vernunft sowie den Menschenrechten Freiraum zu schaffen. Bei den Stalins war es das fanatisierte Bestreben einer angeblich oder tatsächlich unterdrückten Klasse Freiraum und bei den Hitlers das fanatisierte Bestreben der angeblich oder tatsächlich bedrängten arischen Rasse Freiraum zu schaffen. Bei den Briten und Amerikanern könnte es eine übersteigerte Frömmigkeit sein, die das eigene Volk als so erfolgreich ansieht, dass es von Gott auserwählt sein muss. Für eine derart übersteigerte, fanatisierte Moral ist im Frieden jeder Widersacher und im Kriege jeder Feind Gegner der Guten und für Calvinisten sogar Gegner des göttlichen Willens. Entsprechend werden Widersacher und Kriegsgegner behandelt. Für diese Deutung gibt es zahlreiche Beispiele. Schon das Heer Cromwells, plus minus 1620, 30, war wenigstens anfangs so fromm, dass Fluchen und sich Betrinken verpönt waren. Gleichzeitig aber folgt es der Ansicht Cromwells, der sich selbst und das englische Volk als von Gott auserwählt. Aber Gegner als Antichristen ansah, gegen die halt jedes Mittel gerechtfertigt ist. Und heute erleben wir fast täglich, dass Staaten, die den Frommen missfallen, mit Sanktionen belegt werden. Sanktionen, Sanctions, ist das Wort für Strafen. Führt das zum Krieg? So dürfen und müssen die Guten alle Mittel anwenden, denn niemals darf das Böse über das Gute und Gottgewollte siegen. Ein Beispiel. Im Ersten Weltkrieg war die Blockade von Lebensmitteln sogar nach amerikanischem Urteil völkerrechtswidrig. Doch das hat die Engländer nicht gestört. Und als die USA in den Krieg eintraten, haben sie sich fleißig an der Blockade beteiligt. So sind im Ersten Weltkrieg 763.000 Deutsche, mehr als eine Dreiviertelmillion, und wohl vor allem Kinder und Greise, an Folgen der Unterernährung gestorben oder ganz einfach verhungert. Ob in dieser Zahl die vielen totgeborenen Babys enthalten sind, konnte ich nicht ausfinden. Zudem muss dem Sieg der Guten natürlich die Umerziehung der Bösen folgen. Das war schon 1917-18 offizielles Kriegsziel der englischen Regierung. Ein anderes Denken zeigen die großen Banner in der Sowjetunion, die ich ja nun selber gesehen habe. Über den Lagern für deutsche Kriegsgefangene. Gegners kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen. Mit anderen Worten, wenn die Hitlers weg sind, bleibt ein anständiges Volk über. Zu den Folgen des kreuzfahrerischen Denkens der Engländer und Amerikaner gehört, dass wenn der Sieg sicher, aber noch nicht vollzogen ist, Kreuzfahrer oft glauben, sie dürfen weiterhin alle, gar nicht alle Mittel anwenden. Beispiel: Im Sommer 1945 war die Lage Japans hoffnungslos. Bis ihm war die japanische Regierung durch ihren Botschafter in Moskau die damals noch neutrale Sowjetunion ein Kriegsende zu vermitteln. Stalin aber reagierte nicht, denn er wollte bald in den Krieg gegen Japan eintreten. Die Amerikaner konnten jedoch den Funkverkehr zwischen Tokio und der japanischen Botschaft in Moskau abhören und entschlüsseln. Sie wussten also, dass es überflüssig war, den Japanern noch eine Atombombe, dann eine zweite und beide sogar in Großstädte zu werfen. Überflüssig hat General Fellers, der Verbindungsoffizier des Oberbefehlshaber Südwestpazifik, MacArthur, zur Regierung in Washington den Abwurf der beiden Atombomben genannt. Und General George Marshall, wir kennen ihn vom Marshallplan, Chef des Heeresgeneralstabes, hat gefordert, die Bomben, wenn überhaupt, nur auf militärische Ziele, nicht aber in Großstädte zu werfen. Also haben sich die USA mit dem Abwurf der beiden Atombomben so verhalten, wie es bei den Barbaren der dunklen Epochen und hinsichtlich der Brutalität gegenüber der zivilen Bevölkerung in den Zeiten Genghis Khans üblich war. Vorsicht mit dem Beifall! Solch ein Urteil würde einen Bundesrepublikaner in Schwierigkeiten bringen. Aber genau so, das war ein Zitat, hat den Admiral Lee, der amerikanische, wenn Sie so wollen, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, geurteilt, der 1945 ebenfalls den Abwurf der Atombomben widerrufen hatte. Widerraten hatte. Es fällt auf, dass vor allem Soldaten so geurteilt haben. Das könnte daran liegen, dass Ideologien einem Soldaten keinen Nutzen bringen. Denn wer eine Panzerkompanie im Schießen, Fahren und Funken ausbildet, steht als Kommunist, Demokrat, Nationalsozialist oder sonst was vor der gleichen Aufgabe. Und hier sind ja nun einige, die auch mit mir zusammen schon in der Bundeswehr gedient haben. Und ich glaube, sie würden dieses Urteil bestätigen. Zudem ist es mit dem Ausbilden im Schießen, Fahren und Funken nicht getan. Denn eine Truppe ist erst einsatzbereit, wenn die Soldaten ihre Vorgesetzten auch als Menschen anerkennen. Denn nur dann folgen sie ihnen vertrauensvoll und denken sowie handeln notfalls auch aus eigenem Menschenlust. Anders für Politiker, Politikwissenschaftler sowie Historiker und Journalisten mit volkspädagogischem Streben ist deshalb für Führer von Soldaten Verkündigung von Ideologien schädlich. Denn manch einer ihrer Soldaten wird ihre Ideologie anzweifeln oder sogar ablehnen. Gleich folgt was besonders Interessantes. Das ist keine blutleere Theorie. Deutsche Soldaten müssen heute ihre Männer auf einen Einsatz im ehemaligen Jugoslawien, in Afghanistan, in Pakistan und sonst wo vorbereiten. Wahrscheinlich werden sie ihren Männern sagen, dass sie dort Menschenrechte durchsetzen wollen. Dass sie in einer Parlamentsarmee dienen und dass der Bundestag den Einsatz gebilligt hat. Aber schon Helmut Schmidt, ehemals Bundeskanzler, hat 1998 geurteilt, manche westliche Politiker gebrauchen den Begriff Menschenrecht als Instrument außenpolitischer Pressionen. Mithin könnte heute manch ein Soldat seine Vorgesetzten fragen, wieso er sein Leben für außenpolitische Pressionen einsetzen soll. Vielleicht sogar in einem Land wie Afghanistan, das von einer ganz anderen Kultur geprägt ist. Und wieso er gleichzeitig zusehen soll, wenn verbündete Staaten in Guantanamo und in Folterkellern die Menschenrechte und zum Beispiel beim Einsatz von Kampfdrohnen oft auch das Völkerrecht missachten. Und schließlich könnte ein Soldat, dessen Ausbilder von Parlamentsarmee spricht, fragen, wie viele der wehrpflichtigen Parlamentarier gedient haben. Oder er könnte die Zahlen sogar wissen. Von denjenigen Mitgliedern, männlichen Mitgliedern des Bundestages, die wehrpflichtig wurden, als die Wehrpflicht galt, haben 24% Wehrdienst, 8% Zivildienst geleistet. Ich überschreite die Zeit um diese Angaben, weil man sie praktisch nirgends findet. Von den Redakteuren, Schreiberlingen und so weiter, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sie nennt sich Zeitung für kluge Köpfe, haben 23% Wehrdienst geleistet, 14% Zivildienst. Macht insgesamt bei den Parlamentariern 32%, bei der Frankfurter Allgemeinen insgesamt 37%. Jetzt muss man berücksichtigen, dass Einzelne sicherlich tatsächlich krank waren. Einzelne werden, wie der spätere Bundeskanzler Schröder, sogenannte Wehrdienstausnahme gewesen sein. In Wehrdienstausnahme unter anderem und so bei Schröder, Vater gefallen, einziger Sohn, wurde nicht eingezogen. Und das ist richtig. Aber auch wenn man alles das berücksichtigt, 32% Wehrdienst plus Zivildienst bei den Parlamentariern und 37% bei den Leuten der FAZ, das ist, weiß Gott, entlarvend. So, zurück zu den Maßnahmen der beiden herausragenden Staaten der westlichen Wertegemeinschaft in Japan 1945. Nach dem Abwurf der beiden Atombomben beantragten die Oberbefehlshaber der beiden amerikanischen Luftflotten in Fernost, Spatz und Arnold, die Genehmigung für einen weiteren gewaltigen Luftangriff auf eine japanische Großstadt mit der Begründung, we won the grand finale. Wir wollen ein großartiges Finale. Die Genehmigung wurde erteilt und die Besatzungen der Bomber hörten während ihres Feindfluges das Präsident Truman, Nachfolger Roosevelts, die japanische Bereitschaft zur bedingungslosen Kapitulation verkündete. Spatz, einer der beiden, quittierte die Genehmigung mit den Worten, er danke Gott. Arnold, der andere, erwähnt in seinen Memoiren, dass er zwar unzählige Kleinigkeiten, aber das großartige Finale erwähnt er nicht. Immerhin wurde es von 828 viermotorigen Bombern und 186 Jagdflugzeugen vollzogen. Vielleicht wollte Arnold die Frage umgehen, wie sich das von ihm gewünschte und wie es in der amerikanischen amtlichen Darstellung dieser Ereignisse heißt, von Washington, also wohl von der Regierung genehmigte, großartige Finale von einem Massenmord unterschied. Damit, mit dem Vermeiden dieser Frage, hat er aus seiner Sicht das Richtige getan. Im Text heißt es dem Verfasser, also mir, ist keine einzige deutsche Veröffentlichung bekannt, dieses großartige Finale zu erwähnen oder gar zu beurteilen. Jedenfalls zeigt der Abwurf der Atombomben und das großartige Finale, wie leicht und oft die sogenannten westlichen Werte auch von demokratisch regierten Staaten missachtet werden, insbesondere wenn sie der Kreuzfahrerei huldigen. Damit zur dritten und letzten Frage, ob das im überschäumenden Calvinismus wurzelnde angloamerikanische Kreuzfahrerdenken noch heute lebt und welche Folgen das haben könnte. Diese Frage ist außerordentlich wichtig, weil viele heutige Europäer und vor allem viele Deutsche, man kann auch sagen, viele Bundesrepublikaner, die militärische und wirtschaftliche Bedeutung der USA auch bei Kultur, Sprache sowie Politik anerkennen. Geht man dieser Frage nach, so findet man 2002 Präsident George W. Bush, wie unsere Fernsehleute den Herrn nennen, George W. Bush. Auch als Präsident war er Kreuzfahrer. Who is not for us, is against us. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Zudem sagt er von sich öffentlich, sich selbst öffentlich. Öffentlich. Ich bin der religiöseste Präsident der amerikanischen Geschichte und bin ein demütiger Sünder, der die Erlösung sucht. Ich beginne jeden Morgen, man sieht ihn richtig im Schlafanzug oder Nachthemd, ich beginne jeden Morgen auf den Knien mit gefalteten Händen und so weiter. Er schloss sein Bekenntnis mit den Worten, Gott ist angesichts des Guten, des Bösen nicht neutral. Gott ist mit Amerika. Gott ist mit Amerika. Präsident Obama versicherte 2013 vor einem Jahr bei seiner Amtsübernahme, Gott ist mit Amerika. Dementsprechend sehen die meisten Amerikaner ihr Land noch heute als God's own country, Gottes eigenes Land, und sich selbst als People of the Covenant, als das Volk, mit dem Gott der Herr höchstpersönlich einen Vertrag abgeschlossen hat. Diese Selbstachtung der Amerikaner, Selbstbeurteilung der Amerikaner und auch der Engländer führt leicht zu einem blinden Selbstlob. Das zeigt ein Beispiel aus einem sublimen Bereich. Das in jedem Staat wichtige Denkmal des unbekannten Soldaten wurde von den Engländern in der Westminster-Abtei erst 1921 errichtet, als die Kriegswut schon etwas abgeebbt sein konnte. Aber die Inschrift auf dem Marmor-Sarkophag sagt, der Gefallene habe sein Leben hingegeben für Gott, für die heilige Sache der Gerechtigkeit und die Freiheit der Welt. Sie bestatteten ihn zwischen den Königen, denn er hat Gott und den Seinen Gutes getan. Has done good unto the Lord and his house. Das beschuldigte implizit die Deutschen, sie hätten die heilige Sache der Gerechtigkeit sowie die Freiheit der Welt beseitigen wollen. Zugleich würdigte es England als Verteidiger der Freiheit der Welt, obwohl es doch 1921 noch einen riesigen Teil der Welt seinen Besitz nannte. 20 Jahre zuvor hat es die Burenrepubliken in einem 3-jährigen Krieg erobert und ich lasse die weiteren Dinge weg. Weiterhin macht dieses blinde Selbstlob unfähig, die Folgen der eigenen Taten zu beurteilen. Beispiel: Die Briten und Amerikaner hielten nach dem Ersten Weltkrieg die ohnehin völkerrechtswidrige Blockade von Lebensmitteln weit über Waffenstillstand, Teilbesetzung und Entwaffnung ihrer Gegner bis in den März 1919 hinein aufrecht. Deshalb sind in Böhmen, dass die Sieger doch sowieso der Tschechei übergeben wollten, noch im Februar 1919 20% der Babys tot geboren wurden und 40% der lebend Geborenen Babys starben in ihrem ersten Lebensjahr. Wie die Eltern der Totgeborenen und der verhungerten Babys die Moral solcher Sieger beurteilen, ist leicht vorstellbar. In unserer Zeit ist es ähnlich. Zwischen dem Zweiten und Dritten Golfkrieg, also im Frieden, sind infolge der von den Amerikanern und Engländern bei der UNO durchgesetzten Sanktionen, also Strafen, mehrere hunderttausend Iraker, wohl wiederum meist Greise und Kinder gestorben. Sogar der Protestrücktritt des Iren Dennis Halliday und seines Nachfolgers, des deutschen Graf Schoneck, die das Programm Oil for Food durchzuführen hatten, hat überhaupt nichts genützt. Wiederum lässt sich leicht erraten, wie die Angehörigen der Verhungerten oder an Medikamenten mal Gestorbenen die Moral dieser Sieger beurteilten. Ihr Urteil dürfte dadurch verschärft worden sein, dass die USA und England den dritten Golfkrieg mit der Behauptung begründeten, der von Saddam Hussein regierte Irak verfüge über sofort einsatzbereite Massenvernichtungswaffen, Waffen, von denen sie nach der Besetzung Iraks nie eine winzige Spur vorweisen konnten. Dass sie selbst über solche Waffen verfügen, stört die guten und gottnahen Kreuzfahrer sowieso nicht. Hier sieht sich eine Beurteilung, die heute unsere Medien füllen, das Anzapfen sogar des Handys der Kanzlerin einer Verbündeten und den USA fast immer gehorsamen Nationen wird verständlich. Denn in allen Staaten werden manche Kriege, manche Fragen in Hinterzimmern zur Lösung vorbereitet. Folglich sind gottnahe Staaten verpflichtet zu erkunden, was in gottfernen Staaten, also auch in Deutschland, geschieht. Ähnlich ist es beim Einsatz der Kampfdrohnen. Die CIA entwirft eine Liste der nach ihrer Ansicht dem Terrorismus verbundenen Personen, legt sie dem Präsidenten zur Prüfung ein, zur Genehmigung vor, wissend, dass er diese Liste nicht selbst prüfen kann, sondern eben diese CIA um Prüfung bitten müsste. Und schließlich startet auf einem Flugzeugträger oder in einer US-Botschaft jemand die Kampfdrohnen und irgendwo ist ein Mann oder eine Frau dem Tode geweiht. Der weltweit bekannte Militärhistoriker und Strategieforscher Martin van Krefeld, ein Israeli, kommentiert: Jeder, der eine Zeit lang gegen Terroristen kämpft, wird aller Wahrscheinlichkeit nach selbst zum Terroristen. Das kann zu der Frage führen, ob die beiderseitigen Terroristen bei ihren Taten sich nicht gegenseitig hochschaukeln. Aber noch immer gilt, dass Pax Fructus Justitia, Friede, die Frucht der Gerechtigkeit ist. Deshalb lassen sich Differenzen und Kriege nur beilegen, wenn beide Seiten sich nicht selbst als Vollstrecker von Gottes Willen und den Gegner nicht als von Christengott, von Allah oder sonst wem Verdammten betrachten und entsprechend behandeln. Das war jahrhundertelang die katholische und stets die von Luther geprägte Denkweise der Preußen und Deutschen. Nach dem Ende von Hitlers und Stalins Denkweise ist heute vor allem das Denken der Briten und Amerikaner kreuzfahrerisch geprägt. Von dieser Denkweise müssen wir uns nicht erlösen. Zwar gibt es auch bei denen, die der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft widersprechen, kreuzfahrerischem Fanatismus. Aber solchen Leuten dürfen wir nicht mit eigener Kreuzfahrerei bestätigende Argumente liefern. Weil oder deshalb müssen wir alles, was heute Briten und Amerikaner sowie ihren einflussreichen Gefolge über den Iran, Syrien und so weiter berichten, mit äußerstem Misstrauen betrachten. Dazu brauchen wir uns nur an die Lügen zu erinnern, mit denen vor allem die britische Regierung und eine gefügige Presse schon im Ersten Weltkrieg viele Gutgläubige überzeugten, dass die Deutschen wahre Hunden sind. Lange Fußnote. Was zu tun ist, zeigt ein kleines Ereignis, was wir alle tun müssten. Ein kleines Ereignis, das Saint-Exupéry berichtet. Während eines Aufstandes in französisch Marokko griffen 1926 zwei Stämme mehrfach vergeblich einen französischen Stützpunkt an. Dann greift einer der Stämme den Stützpunkt an, als Abgesandte des anderen Stammes dort gerade zu Verhandlungen sind. Verständlicherweise will der Kommandant des Stützpunktes, ein Hauptmann, die Besucher hinaus komplimentieren. Aber die protestieren. Wir sind eben jetzt deine Gäste. Allah erlaubt nicht, dass wir dich verlassen. Und sie verteidigen gemeinsam mit den Franzosen den Stützpunkt gegen ihre eigenen Verbündeten. Jetzt kommt das eigentliche Bemerkenswerte. Einige Tage später kommen die Besucher wieder. Ich zitiere wiederum Saint-Exupéry. Es entspann sich folgendes Gespräch. Neulich haben wir doch dir geholfen. Gewiss. Wir haben für dich 300 Patronen verschossen. Gewiss. Da wäre es doch recht und billig, wenn du sie uns wiedergibst. Und der Hauptmann fühlte sich zu groß, zu vornehm, den ihm die vornehme Gesinnung der anderen Seite verschafft hatte. Er gibt ihnen die 300 Patronen wieder, wissend, dass sie ihn morgen damit beschießen werden. Wir müssen also in Kriege. Wir müssen also in Frieden die Widersacher und im Kriege die Gegner. Sowie deren Kultur. So achten wie jener Hauptmann, von dem Saint-Exupéry urteilte, er sei zu groß, zu vornehm gewesen, einen Vorteil zu nutzen, den ihm die Kultur seiner Gegner gegeben hatte. Wir müssen also Augen und Ohren verschließen, wenn jemand mit negativen Urteilen von den Taliban, von den Salafisten und den Dschihadisten schreibt oder redet. Erst dann können und sollten wir fordern, dass die andere Seite ebenso handelt, wenn dort jemand mit negativem Unterton von den Soldaten der westlichen Staaten schreibt oder redet. Weiterhin sollten wir endlich prüfen, wie es auf fremde Kulturen wirkt, wenn westliche Truppen ungefragt aus tausenden Kilometern Entfernung mit Kampfdrohnen und Folterei kommen, um ihnen sowie ihren Frauen und Kindern eine andere Kultur aufzubringen. Das gilt besonders, wenn diese neue Kultur mit Homo-Ehe, weiblichen Soldaten, Lesben-Ehe und so weiter garniert ist, die bei uns seit vielen Jahrhunderten und noch von unseren Müttern und Vätern mit Abscheu betrachtet wurden. Letzter Absatz. Erste Zeichen der notwendigen Änderung werden sich zeigen, wenn Soldaten einer westlichen Nation, also auch deutsche Soldaten, Ein gefangenen Taliban-Führer, vielleicht in Afghanistan, zu ihrem Kommandeur bringen und der Kommandeur ihn mit militärischem Gruß sowie Handschlag empfängt und ihm als erstes eine Erfrischung anbietet. Das war im 17., 18. und 19. Jahrhundert oft üblich und ist noch im Zweiten Weltkrieg bei Russen, Japanern und Deutschen geschehen. Heute jedoch folgen die Meinungsmacher und deshalb auch die Politiker fast aller westlichen Nationen in Treue fest dem angloamerikanischen Denken. Wie schwierig es deshalb wäre, dem Gegner mit der früher selbstverständlichen Höflichkeit zu begegnen, zeigt das letzte Beispiel. Die Vorbereitung der Verhandlungen für den Waffenstillstand in Korea 1953 oblag den Nordkoreanern und Chinesen. Diese boten bei den ersten Sitzungen Erfrischungen und Zigaretten an. Doch diejenigen Leute, die westliche Werte zu verfechten glaubten, lehnten die Erfrischungen und Zigaretten ab. Der Ton der Darstellung in der amerikanischen amtlichen Geschichte des Koreakrieges zeigt, dass jene Leute und die Verfasser der amtlichen Geschichte auf dieses Benehmen sogar stolz waren. Noch einmal, das angloamerikanische Denken kennzeichnenden Kreuzfahrerei müssen wir uns lösen.